Städte, wieder von uns ziehen. Denn schon gelebt sind keine Bande mehr, die durch die Straßen ziehen. Und kein Bürger muss mehr vor ihnen fliehen. Lasst euch niemals unterkriegen, denn Deutsche sind Deutsche, werden ewig siegen. Für tausende von Jahren hat sich jeder schon versucht, doch das deutsche Volk schlug sie immer in die Schlacht. Lasst euch niemals unterkriegen, denn Deutsche sind Deutsche, werden ewig siegen. Für tausende von Jahren hat sich jeder schon versucht, doch das deutsche Volk schlug sie immer in die Schlacht.